Lappenproduzent hat er tatsächlich noch 10 Millionen Rumänien Pfund bekommen. Nur dafür, dass ich mich jetzt selbstständig machen will. Ach, diese Sprache ist komisch. Aber Kea ist doch richtig hübsch. Oh, was sitzt denn da im Weg? Das ist ja ein echter Guru. Nein, ich habe noch nie einen echten Guru gesehen. Schön, finde ich echt toll. Ja, sowas. Renn mal bitte durch, Herr Guru. Was hast du gesagt? Oh, Sie haben geschlafen, Entschuldigung. Ich wollte nur fragen, ob Sie, ich meine, dass Sie nun den Weg versperren, ob ich hier mal durch könnte. Also, sicherlich, sicherlich. So, danke. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Sehr freundlich von dir. Tschüss. Moment, Sie haben Ihr Taschentuch verloren. Wirklich, ist das meins? Sieht gar nicht an meinem aus. Ja, dann nehmen Sie Ihren Lappen. Oh, danke. Ja, kann ich mich irgendwie dankbar zeigen? Ja, also ich habe lange keinen Kaffee mehr geschlürft. So, ja, also da hinten ist ein Kaffee. Ich lade Sie zu einem Kaffee ein. Sehr gut. Ja, wie heißen Sie denn? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja, also Gurus interessieren mich doch. Vor allem, weil ihr so alles so lustig aussehen. Sehr komisch. Ja, also wollen Sie wirklich meinen Namen wissen? Ja, also es wäre sehr freundlich. Moment, muss ich erstmal nachgucken. Spinnt er denn? Also, mein Vorname ist ja noch recht einfach. Also ich meine, ich gucke nicht umsonst nach. Also, mein Vorname ist Juri. Ach, sehr, sehr, sehr erfreulich. Ich bin Doris. So, und mein Nachname ist Kristanowski Birski Novogradisandilininski Kachibat. Ach, sehr interessant, ja. Ich glaube, das lerne ich nicht auswendig. Mein Nachname ist Newton. Ja, da hinten ist das Café. Hey, Opa! Kredanz! Also, diese junge Dame und ich, wir hätten gerne zwei Tassen Kaffee, aber bitte ganz schnell, ja? Kredanz, du. Finde ich ja nun ehrlich nett, dass sie mich zum Kaffee einladen. Ich habe jetzt lange keinen Kaffee mehr getrunken. So, ja. Versteht sich aber auch von selbst. Warum sind Sie eigentlich ein Guru geworden? Ja, also ein Guru wurde ich, weil man mich verbannt hat. Verbannt? Von wo denn? Wer kann denn so unfreundlich sein, ein so freundlichen Menschen wie Sie zu verbannen? Och, doch, da gibt es so hübsche Diktatoren und unfreundliche Menschen auf unserem Planeten. Und zwar ist das, ich bin der Bruder vom alexandrischen Reichspräsidenten. Was? Das ist ja eine Persönlichkeit! Ich war's, bis man mich verbannt hatte, weil ich angeblich nicht der richtigen Meinung war, politisch gesehen. Und dadurch bin ich ein Guru geworden. So, und was macht ein Guru so? Also ein Guru, was der so macht, also ganz ehrlich zu sein, nur Müll. So, nur Müll. Na ja, das ist ja immerhin auch was Produktives. Ja, wer sind Sie eigentlich? Über Sie habe ich bisher noch gar nichts erfahren. Doch, bestimmt, wenn Sie sich ein bisschen für Musik interessieren. Also, ich bin Priscilla Greenbaum. Aha. Ja. Hey, kennen Sie mich nicht? Ich hatte eine ganz bekannte Single, Startstop, immerhin auch in Christianien bekannt. Und zwar sogar bis Platz 2. Naja, es tut mir leid. Was haben Sie jetzt eigentlich vor zu tun? Ja, ich habe eigentlich vor, jetzt zu heiraten. Oh, ein ganz böser Fehler, den die Menschheit leider öfter macht. Wieso? Was haben Sie denn gegen heiraten? Heiraten ist mehr oder weniger eine dumme Aneinanderführung von zwei Hohlköpfen. Also Sie bezeichnen mich jetzt als Hohlkopf. Was ist denn da los? Der Rekorder ist kaputt gegangen. Das geht hier öfter irgendwo. Ich meine, weil hier die Elektronik sehr schlecht ist. Die kommt nämlich alles aus Alexandrien. Und das ist nie sehr gut. Die sprechen alle komisch. Ja, was haben Sie jetzt eigentlich vor, außer zu heiraten? Ja, ich möchte jetzt wieder zurück, da wo ich herkomme, nach Castlestone. So. Ja, Puzzlesturm würde mir auch mal gefallen. Da war ich nämlich noch nie. Wenn ich ehrlich bin, ich war erst in Alexandrien und in Sandikatschi oder Kea. So, ja, ich meine, ich könnte sie ja mitnehmen und da könnten sie ja bei meiner Hochzeit dabei sein. Und vielleicht gefällt sie ihnen dann ja auch dort. Kann ja sein, dass mir eine Hochzeit vielleicht doch gefällt. Ja, das wäre schön. Übrigens, schmeckt der Kaffee? Ja, der Kaffee schmeckt gut. Ich frage Sie jetzt, Herr Friedrich Ensel, wollen Sie diese hier anwesende Doris Neften zu Ihrer Frau, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Und wollen Sie, Frau Doris Nefton, diesen hier anwesenden Friedrich Envel zu Ihrem Mann, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworten Sie mit Ja oder Nein. Ja. Hä? Ja. Ich erkläre euch oder Sie jetzt zu staatlich anerkannten Mann und Mann. Entschuldigung, es steht hier noch irgendwie. Frau, Mann und Frau, ja. Oh, mir fällt ein Stein vom Herz. Darf ich dem Brautpaar gratulieren? Es sei erlaubt. Bitte doch. Oh, du möchtest mich verlieren, das wäre sehr schön. Ja, schön. Ja. Ach, bin ich aufgeregt. Ach ja, vielen Dank für die Glückwünsche, ja. Ja, wir können auch mal zu ihr kommen, wir auch mal. Ja, und wir sehen uns dann ja gleich. Was an dem Baum jetzt natürlich erstmal wieder ein Auge schlägt. Ja. Wir wissen noch nicht ganz genau, ja, das sind eine schöne Tage. Ich das alles ruhig anschließend. So tolle Leute! Ich muss gleich mal ein bisschen quatschen hier, entschuldigt mich, ja? Ja, natürlich. Ja, eine gelungene Party, muss ich schon sagen. Ja, hübsche Hochzeitsparty. Ja, die unterhalten sich ja alle hier sehr angeregt. Schlürfst du immer so, sag mir. Nein, aber der Sekt schmeckt so gut. Ja, da habe ich mir ja was Tolles geangelt. Ich meine, schon. Ja. Und dieser Fakir, den ihr da beauftragt habt, so ein bisschen Glasmusik zu machen, finde ich da auch gut. Ja, ist gut, ne? Der bin ich. Wer ist eigentlich dieser junge Mann, den du da mitgebracht hast? Dieser mit dem unmöglichen Nachnamen. Stimmt es denn nicht, dass der hier Schwiegersohn werden soll? Ich glaube, es wird etwas sehr langweilig hier. Ich glaube, ich frage mal Mathilde, was sie vorhatte. Mathilde! Das macht mich nicht. Das macht mich jetzt zu meiner kleinen Schwester. Du hattest irgendwas vorbereitet. Das ist schönes Musik. Leute, seid mal ruhig. Ja, ihr hört jetzt die neue Single von Misery Lane. Ja, eine Hitsingle. Originelle Anfang. Ja, recht. Ah, toll, nicht? Ja. Wenn du es wissen willst, so werde ich es dir verraten. Denn ich hoffe, dass du Irene ein wenig... dass du sie... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik ihren Sinn etwas verfehlt. Ich werde dir mein Geschenk... Das interessiert die Gäste gar nicht. Mach doch mal ordentliche Musik. Was ist das überhaupt von die Gröle? Das ist meine neue Single. Ach so, viel Erfolg wirst du damit wohl nicht bekommen. Doch! Jetzt gerade! Außerdem finde ich das eine Frechheit, dass du meine Party für deine Zwecke ausnutzt! Ich kann dich nicht verstehen! Ich finde es eine Frechheit, dass du deine Party für deine Zwecke ausnutzt! Laber du nur! Mach doch mal die Musik aus! Die Gäste können sich einfach unterhalten! so viel man auch... Meine Single! Ich werde sie dir vielleicht sogar noch bezahlen. Allerdings, ich habe gesagt, ich finde es eine Frechheit, dass du meine Party für deine Zwecke ausnutzt. Ja, ja. Ja, hallo, sie da hinten. Ja, ich weiß, weil es mir ein großes Vergnügen bereiten wird, alle Bewerber... Also du musst doch zugeben, das ist eine Frechheit. Was? Ihre Single hier einfach zu... Wieso, ist doch nett. Was? Das findest du nett? Ich finde es äußerst gerissen, dass sie vor der High Society aus Cobblestone das macht. Das könnte dir ja ruhig auch ein Gefallen sein. Ja, macht ja nichts. Trotzdem finde ich das eine Frechheit. Das stört richtig die Party. Na, braucht jemand zum Labern? Mit mir labert man nicht. Mit mir spricht man. Toll, meine Single, ne? Ich könnte nicht mal dem Fakir sagen, er soll ruhig sein. Ich meine, man könnte doch stattdessen eine Single von mir. Es kann nicht. Also wirklich, jetzt geht's zu weit. Friedrich, du findest den Fakir doch auch toll, ne? Ja, was? Ich finde euch beide toll. Gleich toll. Nein, was? Ich rede doch vom Fakir. Was? Also, das ist nicht komisch. Ach nee, mir ist das jetzt egal. Du regst dich immer wieder viel zu sehr auf, wie du dich immer aufregst. Ja, ja, ich reg mich auf. Immer ich. Vor all den Leuten hier, was fällt dir eigentlich ein, mich so zu blamieren, hä? Ich dich blamiere. Haha. Du mit deiner komischen Schwester. Ja, ich gehe schon. So ein Trottel heiratest du? Hä? Ich hab's langsam satt, das will ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, wir sind schon viel zu lange verheiratet, jawohl. Hallo Juri, gefällt's dir denn auf der Party? Ja, ja, kann mich nicht beklagen. Und gefällt dir jetzt auch eine Hochzeit? Naja, so ein bisschen eben, nicht wahr? So, ich glaube, ich stell dich jetzt mal am besten meinen Mann vor. Oh, sehr interessant. Ja, ja. Verstehen Sie, Herr Groschzuch, man kann doch nicht andauernd nur von diesem politischen... Hallo, Friedrich! Was? Stör doch nicht! Ich störe nicht, ich möchte dir nur meinen Freund Juri mit dem Nachnamen, den ich jetzt nicht aussprechen möchte. Was ist das denn für ein Tier? Tier? Tier? Was sind das denn für ein Gockel? Gockel? Hör mal auf, hier rumzuschreien! Du blamierst mich ja vor all den Leuten! Oh, bei dir ist nichts mehr zu blamieren! Das lass ich mir nicht gefallen! Der Fakir soll endlich Ruhe geben! Na, eigentlich. Also, das sehe ich nicht ein. Du beleidigst mich nicht mehr. Ich werde mich von dir scheiden lassen! Von mir? Er will ihn mir von dir scheiden lassen. So, das wollen wir mal sehen, wer hier erster ist, hä? Hallo, was ist denn jetzt, mit diesem jungen Mann, hä? Ich gehe lieber. Feigling. Heirate doch mich! Also ich glaube fast, das wäre nicht schlecht. Der Standesbeamte ist ja noch da. Warte, wir suchen ihn mal. Oh ja, das ist gut. Ich mache noch ein bisschen meine Single an. Da, hier ist gerade in den Nebenraum gegangen. Herr Standesbeamte. Ja. Könnten Sie vielleicht noch eine Hochzeit arrangieren für heute? Wer will denn heiraten? Ich und der da. Mein Name ist Friedrich Envel. Ja, ich habe gehört, dass Sie sich scheiden lassen wollen, aber das geht nicht so schnell, das Scheiden lassen. Oh, also ich glaube, meine baldige Ex-Frau wird sich schon dazu überreden können. Ja. Nun, also ich sehe das nicht ein, ich kann euch nicht gesetzt... Doris, komm doch mal, hier sind wir, hier. Was denn hier? Na, hier ist ja der Typ. Du rufst mich, ja was? Dachte, ja, das wir wollten uns doch scheiden. Ja, du kannst mich schon unterhalten. Das macht mir nichts aus, dass wir erst in 2 Wochen geschieden werden können. Nicht wahr? Ich möchte jetzt sofort mich scheiden lassen. Ja, also das sehe ich nicht ein. Das sehe ich gar nicht ein. Das geht nicht. Das geht gegen die Gesetze. Sehen Sie hier diese 5 blauen Scheine in meiner Hand? Ist das nicht gut? Ich meine... Sie meinen die jetzt in meiner Tasche sind? Ich meine die in ihrer Tasche sind und die 3 grünen, die ich hier noch in meiner anderen Tasche habe. Entschuldigung, wie spät es ist? Oh, vielen Dank, wie spät es ist? Oh, es ist noch Zeit, ich kann noch eine Scheidung machen. Würden Sie sich entscheiden lassen? Daran dachten wir eigentlich schon, ich dachte... Sagen, antworten Sie mit Ja und dann sind Sie geschieden, nicht wahr? Ja! Gut, Sie sind geschieden. Ja, haben Sie noch Zeit? Ja. Haben Sie noch Zeit, diese 5 blauen Scheine zu nehmen und dann vielleicht noch eine kleine Hochzeit stattfinden zu lassen? Nur so ganz klein so. Ach, ja, also ich meine für so wenig. Ich meine, deswegen, ja, okay. Also, Ich erkläre Sie, wenn Sie damit einverstanden sind, ja, ja, zu ja, Mann ja. und Mann. Ach nein, Quatsch. Ja, ja, ja. Frau und Frau. Ja, nein, ja. Gut. Ha, toll. Dann heiße ich jetzt also Mathilde Enwill. Ich hätte mich ja nur Newton Enwill genannt. Enwill ist auch ein ekliger und unwürdiger Name. Newtonville. Nein, das klingt gut. Newtonville, ja, toll. Ich gratuliere euch trotzdem. Oh, hab Dank. Ja. Bitte, bitte. Komm, wir gehen. Ja, wir müssen uns ja um die Gäste kümmern. Müssen. Hey, Juri. Juri, wo bist du? Juri, Juri. Dich dann sei nicht verbrennt. Schneid dir nicht wieder im Finger dabei. Hä? Ja, ich meine, wenn du das Holz hackst. Ach so, ja, natürlich. Das liegt aber schon hier. Sehr interessant hier auf eurem Schloss, muss ich zugeben. Northgraveshall. Das hier ist der Südflügel. Also, das war jetzt das Schloss Northgraveshall. Also, lange Namen kann ich mir schlecht merken. Ja, sie haben es nötig. Boy. Ja, sie sollten auch mal so einen langen Nachnamen haben. Das ist wirklich sehr kompliziert. Zum Beispiel bei einem Pass, den man ja leider in irgendwelchen blöden Politikformen haben muss. Da muss man immer ein paar Seiten für benutzen. Also, wie Sie immer reden, das muss ja eine richtig scheußliche Diktatur gewesen sein, in der Sie früher ja, lebten. Das kann man wohl sagen. Jedenfalls finde ich das so. Ja, wer holt denn jetzt den Tee? Ich kann nicht alles machen, ich mach da den Kamin. Ja, okay, dann hol ich den Tee. Ja, wir können uns noch... Sagen Sie, wie stehen denn die Gurus zu den Ghulen? Ich habe gelesen, zwischen Gurus und Ghulen soll es zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Ja, ich war selbst einmal bei so einer Auseinandersetzung, diese dreckigen, ekligen Ghuls. Oh, ich habe es tatsächlich gewonnen. Hä? Ich meine, aber es gab ja auch mehrere Streite da. Ja, sicherlich. Also ich würde sagen, dass die Religion der Ghouls, diese dreckigen, ekligen, total abweicht von der guten Religion der Ghouls. Und ich muss sagen, die Religion der Ghouls ist einzig wahre. Ja, fuck, wie steht es eigentlich mit den Voodoos? Da kenne ich mich gar nicht so aus. Dreckiges Pack. Sag mal, du magst wohl gar keinen außer Ghouls, ne? Naja, also es soll auch noch andere geben, die eben neutral sind. Wie wir? Wir sind ja orthodox. Bist du bald fertig, du hast mit dem Tee? Ja, ich komm ja schon. Hier ist das Tablett, jeder darf sich nehmen. Ja. Ah, Juri, dir gebe ich die Tasse sogar noch eigenhändig. Daniel. Und ich gebe sie dir auch eigenhändig, mein Schatz. Warte, möchtest du noch ein bisschen Zucker? Nein, vielen Dank. Du möchtest keinen Zucker, ne? Nein. Sagen Sie, ist das Bild, was Ihnen da eben aus der Tasche gefallen ist, lieber Herr Juri, von Ihnen? Nein, das ist vom großen... Guru. Ach so, das ist ja zum Schieß. Ich hasse Leute, die Witze über den Großguru machen. Das war gut. Ja. Schmeckt der Tee? Ich lasse die Hälfte verschüttet, Mathilde. Ja, stimmt. Ach, diese Guru sind wirklich ein merkwürdiges Völkchen. Jetzt drehe ich aber gleich durch. Sie meint es nicht so. Sie weiß nie genau, wovon sie spricht. Sie spricht bestimmt von den Wudens und dem Ghoulpack. Ja, können wir denn nicht mal auf ein anderes Thema kommen? Das sind ja drei Zuckerstücke in meinem Tee. Die Teetasse nur bis zum Boden bedeckt und drei Zuckerstücke drin. Das finde ich komisch. Diese Mathilde, als wenn sie als Hausfrau genauso ist, ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon. Ja, das allerdings ist schöne Aussichten. Ich möchte dir gerne ein paar Pläne erzählen. Juri und ich, wir wollen nämlich nach Toshiba fahren. Um da eure Flitterwochen zu verbringen? Nur so ähnlich, ja. Aber vielleicht wollen wir auch dort leben. Ja, was wollt ihr denn in dieser Einöde? Einöde, das ist hübsch da. Ja, da Toshiba, soll ein ganz hübsches Tal sein. Und da wollen wir hin. Mhm. Und was wollt ihr da machen? Was wir da machen wollen? Leben, denke ich. Ja, vor allem ist da auch dein Großguru und das wird sehr schön. Das ist Schande. Ist das oben? Oh, seid Schrecken so bemerkt. Haha. Ich hab den nicht wieder. Ja, es geht gleich wieder weg. Naja, lieber komisch als traurig, nicht wahr? Nun, also ich glaube, ich bin jetzt ziemlich müde und außerdem muss ich noch meine Sachen packen, denn morgen wollen wir schon los. Nein, nein, wir müssen noch was besprechen. Ja, was denn? Mathilde, kommst du bitte noch mal? Ja. Ja, wir müssen noch besprechen. Ich meine, wir sind jetzt zwei Familien hier auf North Featherstone Hall und wir haben zwei Flügel, ein North und ein South Flügel, ein Nord oder ein Südflügel. Und wir müssen uns halt einigen. Ja. Wir haben den schöneren. Nein, das ist doch falsch. Wir kriegen den schöneren. Das geht nicht. Ich habe das Schloss geerbt. Ja, ich auch. Von meinem lieben Papa. Gleichfalls. Also wir bleiben jetzt hier. Ich habe keine Lust, eine Wanderung zu machen. Es geht jetzt erstmal nach Toshiba, habe ich mitbekommen. Wenn er so kommt, haben wir uns den besseren Flügel ausgesucht. Gut, gut. Ja, ich bin auch müde. Ja, ja, ich auch. Außerdem müssen wir meine Sachen packen. Ja. Ja, ich gehe auch ins Bett. Gute Nacht andererseits. Ja, ja, ja, offenbar. Hin. Ich meine, ich gebe ja zu, dass die Reise sehr schön war, aber dieses zu Fuß gehen ist doch recht lästig. Ja, es ist, tut mir leid, aber in diesem Land ist es mit den Verkehrsbedingungen in manchen Gebieten nicht gerade so einfach. Ja, aber wo gehen wir jetzt hin? Das war meine Frage. Wir gehen jetzt in die Nähe von Gaszun. Ach so, ja. Und wo genau? Wir gehen in das Tal des Großmühls. Moment. Bleib mal stehen. Also, Großmühl? Und du bist Guru. Das bedeutet doch, dass es da Ärger geben kann. Es gibt aber mehrere Gründe, warum wir da hingehen. Erstens, weil es da am schönsten ist. Zweitens, weil wir da einen Tempel errichten wollen. Das ist mehr oder weniger meine Bestimmung. Und zweitens, Quatsch. Rechnen kannst du wohl auch nicht, was? Also, und drittens, weil dort in der Nähe der Großguru wohnt. So, ja. Und ist das nun gefährlich oder nicht? Abgesehen davon, dass die Mühls dort sehr kriegerisch sind, ist es nicht sehr gefährlich. So. Naja, wir können ja weitergehen. Hab ja nicht viel dagegen. Und das muss jetzt erhört werden, weißt? Diese Dorsch, die kann zwar gut singen, aber die kann keine gute Hitch machen. Du bist bei den Leuten viel mehr angeschlagen als die. Ja, und das muss ich ausnutzen! Und zwar machen wir jetzt einen Massenstart einer Schingel in Alexandrien auch, obwohl das Kulturbanause sind. Aber egal, Hauptsache das Geld kommt in die Kasche, hä? Ja, ich würde sagen, wir machen mal das Playback ab, hä? Hey, hey! Ja, üb deine Stimme noch etwas. Aber vielleicht sollten wir doch die Sicherung reindrehen. Verdammte Stimme nochmal. So, und Wackelkontakt. Das ist, wenn man keine Angestellten mehr an den Studios hat. Also, nein. Ich bin dem lieben Gott ja so dankbar, dass er mir eine so wunderbare Stimme gegeben hat. Begabte Talente kommen immer ganz nach oben. Das ist nur eine Frage der Zeit. Oh, ist das toll hier! Ja, habe ich doch gesagt, dass das hier toll ist. Ja, der Tempel da ist ja wirklich hübsch. Bestimmt lange gebraucht, um den zu bauen. Ich bin richtig sprachlos. Ja, und dort ist dein Großguru. Ich freue mich auch schon, ihn zu sehen. Und diese Statue da hinten, die ist von einem Helden aus einem Kampf gegen einen Ghoul. Interessant. Und ganz viele Statuen. Bist du auch dabei? Nein, aber ich hoffe, ich werde es bald sein, wegen meinem Tempel. Oh, dann lass uns den schnell bauen. Ja, komm jetzt mal bitte mit in diesen Raum. Huch, da sitzt ja jemand hinter Vorhang. Psst, Nicht so laut, das ist der Gruß, Guru. Ja, und was macht er da? Er meditiert. Und wie lange noch? Bis er stirbt. Oh. Ja, es gibt Gurus, die haben sich ihr ganzes Leben lang noch nicht bewegt. Ach, na ja, also, ich meine, ist ja interessant, nicht wahr? Trotzdem nicht so laut. Ich muss ganz vorsichtig fragen. Edler Großguru, ist es erlaubt, dass ich heirate? Edler Großguru, ist es erlaubt, dass ich heirate? Oh, er nickt. Er ist einverstanden. Sehr schön, dann lass uns mal bitte schnell hier weg. Hast du etwa etwas gegen Großbuben? Nein, aber es ist ein bisschen unheimlich hier. Nirgendwo hat sich meine Single platziert, obwohl wir über 50 Millionen haben drucken lassen. Du bist schuld. Na, die hat sich nicht überall nicht platziert. Immerhin in Alexandrien ist sie bis auf Platz 49 gekommen. Ach, Alexandrien, da laufen doch nur Voodoos rum. Meine Güte, so ein Misserfolg. Du bist schuld. Ja, hätte ich dich eben mehr anstrengen müssen. Ich? Wo ich mir doch so viel Mühe gegeben hab. Ja, sichere doch, du kannst eben nicht singen. Ich hätte eben doch bei Dorisch bleiben sollen. Sag mal, weißt du eigentlich, was du bist? Ja, ich bin dein Produzent und dein Ehemann. Leider! Am liebsten würde ich mich gleich wieder von dir scheiden lassen. Das habe ich erstens mal überhört und zweitens mal gebe ich dir jetzt hier den Text für deine neue Single und du gehst jetzt ins Studio und arbeitest so lange, bis du einen Hit hast. Und wenn der nicht irgendwo auf Platz 1 kommt, dann sind wir geschiedene Leute. Grundsteine für den Tempel sind auch schon gelegt. Juri? Juri? Ja, was ist? Könntest du mir bitte eine Tasse Tee holen? Ja, mach. Ich bin sofort wieder da. Ich hab nie gedacht, dass dieses Tal so schön sein kann. Vor allem Toshi war so richtig hübsches Land. Hier ist der Tee. Und übrigens ist auch noch ein Brief dabei aus Kasselstun. Ei, das ist interessant. Ich mach ihn auf. Ah, was steht denn da drin? So. Ja, Mathilde und Friedrich sind jetzt in den Südflügel eingezogen. Tja, und sie wünschen uns alles Gute und so weiter und so weiter. Der restliche Krams, die kennen wir schon aus den anderen Karten. Ja, du hast recht. Hey, was raschelt denn da hinten? Guck mal, was da hinten raschelt. Da raschelt bestimmt nichts. Nein, also, guck, was da raschelt. Oh, am besten wir verstecken uns, das sind Ghule! Ghule! Das geht ins Auge! Ach, so viel Musik, so wenig Zeit. Schon ziert, Chef. Ja, leider, kann ich da nur sagen. Seien Sie mal Vorsitzender von einem großen Musikverlag. Die Verantwortung, die vielen Sorgen und die Vergnügungen mit den jungen Künstlerinnen sind manchmal eine ziemliche Last. Ja, das ist ja schön für Sie. Aber ich wollte eigentlich mit Ihnen über meine Frau reden. Na, Sie sind mir ja einer. Aber glauben Sie wirklich, dass mein Büro hier der richtige Ort für sowas ist? Frau, das ist Miss Airy Lane. Ah, Miss Airy Lane. Der neue Disco-Kracher aus Cottlestone. Na, das ist ja etwas ganz anderes. Was wollen Sie denn mit mir über sie besprechen? Ich bin ganz Ohr. Ja, sie will jetzt ALP machen. Oh, da dachte ich natürlich, dass sie das Ganze produzieren können. Oder vielleicht können sie ja auch mit ihrer Plattenfirma die ALP machen. Irgendjemand muss das ja tun. Ich habe gerade keine Vorstellung, wie sich Ihre junge Künstlerin genau anhört. Sie ist ja auch noch recht neu. Könnten Sie mir etwas von ihr vorspielen? Ja, ich habe hier Akkuschetten mit Momente. Ich bin Ihnen Gott ja so dankbar, dass Sie mir so wunderbare Stimme gegeben hat. Wunderbar. Oh, das hört sich ja wirklich sehr beeindruckend und krass an. Das ist besonders der aktuelle alexandrische Musikstil, wenn ich das richtig höre. Da könnte man sehr viel Geld mit scheffeln. Ich kaufe Ihnen gerne die Exklusivrechte dafür ab. An wie viel hatten Sie denn dabei gedacht? Jo, Imoi, ich dachte so an 4 Millionen Neptuntaler, das deckt mal gerade so unsere Unkosten. Einverstanden. Das hört sich nach einem lohnenden Geschäft für uns beide an. Soll ich das Geld Ihnen geben oder Ihrer Frau überweisen? Ja, Imoi, das können Sie ruhig mir geben. Ich bin ja schließlich mit ihr verheiratet, nicht wahr? Ja, ist recht. Da haben Sie das Geld. Und lassen Sie mir bitte die Originalaufnahmen hier. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen, mein Herr. Ich bedanke mich auch recht schön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Sag mal, Juri, was hat denn das zu bedeuten, wenn da Mulen sind? Ich würde sagen, das bedeutet nichts Gutes. Und was bedeutet das, wenn sie Messer in den Händen haben? Das bedeutet noch weniger Gutes. Und wenn sie dann auch noch Pistolen und Gewehre haben? Also, ich glaube, das... Was fragst du eigentlich? Das weißt du wohl selber. Ja, also, ich meine, was machen wir denn jetzt? Wir laufen. Aber der Tee wird doch dann kalt. Schmeiß mir den Tee weg. Wir laufen. Hinter uns her. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Ich renne ja ständig hinterher und weiß gar nicht, wohin. Lauf einfach hinterher, ich weiß, wohin. Ja, wohin denn? Wir sind da. Oh. Ach ja, genau dieser Tempel, wo dieser Großguru wohnt. So ist es. Übrigens heißt er, wenn du ihn mal mit richtigen Namen ansprechen möchtest, Markov. Kulinski Novogradi Sandinski Karlovibinskovi. Deinen Namen kannst du nicht auswendig, aber den vom Großguru, den musst du natürlich können, ne? Was für eine blöde Religion. Das hab ich gehört. Wir gehen rein.